Wie viele haben auch hier gedacht, es handelt sich um einen der speziellen Synthesizer-Klänge von Brian Eno. Auch bei David Bowies Heroes, produziert mit Brian Eno, ist der Ebow mit im Spiel gewesen und hat all diese hypnotischen Melodielinien mit der Gitarre im Hintergrund erzeugt. Die Gitarre wie ein Synthesizer spielt Michael Brook, der dank großer Effektschränke wahre Klanggewitter aus seinem Instrument herausholt. Auch er benutzt oft den Ebow, um seinen Sounds den hypnotischen Anstrich zu geben. Auf der LP Sleeps with the Fishes, die er mit Peter Newton eingespielt hat, hört man das auf einem Stück besonders, Searching.